Kundgabe 4432. Empfangen durch Bertha Dodder am 13.09.1948. Jüngster Tag. Geschlossene Pforten zum Jenseits. Ob ihr den jüngsten Tag erlebet, das ist von entscheidender Bedeutung für die Ewigkeit. Denn an diesem Tage wird es nur Lebende und Tote geben. Also nur noch Menschen, die zum ewigen Leben eingehen oder verdammt werden. Dann gibt es keinen Tod mehr, der nur rein körperlich als Tod anzusprechen ist, wo die Seele, obgleich unvollkommen, in geistige Sphären eingeht, wo sie sich noch weiter aufwärts entwickeln kann. Am jüngsten Tage werden vielmehr die Pforten geschlossen bleiben im jenseitigen Reich. Denn es gibt dann nur Lebende, die auf die neue Erde versetzt werden, also nicht den Leibestod schmecken, und Tote, die von der Erde verschlungen werden, das heißt, ihren körperlichen Tod finden bei dem Vernichtungswerk und deren Seelen die Rückverkörperung in die festeste Materie erleben. Und so ist der letzte Tag auf dieser Erde gekommen, der ein Ende bedeutet für alles auf der Erde weilende Geistige und wo eine Aburteilung stattfindet, wo alles zur Verantwortung gezogen wird, was lebt auf Erden als Mensch. Dies ist der Tag, der verkündet ist seit Beginn dieser Erlösungsepoche, den Seher und Propheten voraussagten, der angezweifelt wird von allen, die nicht glauben und daher auch nicht im rechten Wissen stehen. Es ist der Tag, wo jede Schuld ihre Sühne findet und wo es wohl keinen Menschen gibt außer den meinen, der nicht schuldig gesprochen werden wird. Doch für die Gläubigen wird dieser Tag ein Beenden jeglicher irdischen Not sein. Für sie wird es ein Tag des Triumphes sein, wo sie mich sehen, in aller Glorie und der Erde entrückt werden. Für die anderen aber ist es ein Tag des Schreckens, denn sie können ihrem Schicksal nicht entfliehen. Sie haben keinen Glauben, um in ihrer Not nach mir zu rufen. Und also sehen sie nur den sicheren Tod vor Augen und wissen nicht, dass sie nun auf endlos lange Zeit verbannt sind aus meiner Nähe, weil sie in keiner Weise sich das Anrecht erwarben auf mein Reich, dessen Herrscher ich bin, das nur Seelen aufnehmen kann, die mein Urwesen angenommen haben, also zur Liebe geworden sind. Und alle irdischen Schrecken eilen dem jüngsten Tag voraus. Denn ich will noch in letzter Stunde die Menschen ermahnen, ihre Hände nach mir auszustrecken, auf dass ich sie erfassen kann, bevor sie absinken in die tiefste Finsternis, bevor sie aus meiner Nähe verbannt werden für ewige Zeiten. Ein jeder kann noch zu mir kommen, so er die letzte Zeit gut nützet, und jedem stehen Gnaden zu ungemessen. Doch ich zwinge keinen, sich meiner Gnade zu bedienen, sondern lasse jedem seine Freiheit. Doch der jüngste Tag wird eine Abrechnung sein für alle. Liebe und Seligkeit den meinen bringen und Tod und Verderben für alle, die meinem Gegner angehören. Denn sie werden hinabgestoßen werden in die Finsternis und müssen ihre Sünden abbüßen, laut göttlicher Gerechtigkeit. Amen.